Okay, und es geht gleich weiter mit Klingding. Klingding heute mit einem Feature, über zu Carola Baukolt. Carola Baukolt ist eine Komponistin, ja, jetzt so ungefähr Mitte 50 alt, Jahre alt, hat so lang gelebt und komponiert seit, ja, ich glaube 30, 40 Jahren. Und sie ist Komponistin, Verlags- und Ensemble-Mitbegründerin. Und bevor ich gleich Musik von ihr einspiele, weil es ist ja am besten erstmal was von ihr zu hören, damit das, was dazu gesagt wird, auch einen Kontext bekommt. Zwei Zitate von ihr. Aber ich stecke trotzdem meine Finger da hinein. Ich forme die Geräuschklänge, weil ich das Bedürfnis habe, sie zu strapazieren und sie mit dem Instrumentalklang zusammenzubringen. Ich möchte keine Emotionen hineinbringen, sondern ich will Geräusche konfrontieren mit anderen Welten. Ein weiteres Zitat: In meinen Stücken finde ich die Momente gelungen, wenn das Abstrakte und das Konkrete in perfekte Balance geraten. Wenn es mir gelingt, gleichzeitig in zwei Ebenen wahrzunehmen. Ja, und jetzt hier gleich eine Komposition, gespielt von dem Cicada Ensemble aus Norwegen, soweit ich weiß. Die Komposition heißt Treibstoff, ist für Flöte, Klarinette, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Klavier und Percussion komponiert und ist aus dem Jahr 1995 von Carola Baukolt. Herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung, die jeden dritten Freitag von 22 bis 0 Uhr bei FSK 93.0 101,4 im Kabel als Livestream zu hören ist auf der ganzen Welt unter www.fsk-hh.org oder auf DAB Plus seit gut einem Dreivierteljahr. Jetzt aber Treibstoff von Carola Baukolt. We'll be right back. Thank you. Ich hatte, als ich 16 Jahre alt war, gehört von John Cage, dass er Musik schreibt, die man auch spielen kann, wenn man kein Instrument beherrscht. Für Flaschen oder... Und das dachte ich, oh, da könnte ich mitmachen und habe das eigentlich gesucht. Und im Theater Marienplatz wurde Cage gespielt, wurde Kagel gespielt, den ich dort persönlich kennengelernt habe. Beckett, Jandl, also jegliche zeitgenössische Kunst. Das war ein nicht professionelles Theater, wo ich als Schülerin einfach mitmachen konnte. Und da habe ich Mauricio Kagel kennengelernt und so bin ich zu ihm gegangen, habe immer noch nicht komponiert. Er hatte eine sehr offene Klasse für Interpreten und Komponisten. Das war auch sehr fruchtbar. Und dann so am Ende des Studiums habe ich halt auch geschrieben. Ja, also das hat eigentlich noch 10 Jahre lang gedauert, weil ich habe es eigentlich, ja, ich habe nicht gedacht, dass ich das werden kann, weil ich fühle mich von sehr außen. Außerhalb der Musik. Außerhalb der Tradition. Hm. Und jetzt bin ich natürlich wahnsinnig glücklich, dass ich arbeiten kann und mit so tollen Leuten arbeiten und in diesem tollen Raum arbeiten und so weiter. Also ja, es kam sozusagen Learning by Doing. Also von Kagel gelernt habe ich eigentlich nichts. Doch, und zwar mir Freiheit zu nehmen. Aha. Also es gibt kein Du musst, sondern Freiheit, Freiräume zu suchen. Das habe ich eigentlich von ihm gelernt. Und die Klasse war ganz offen. Ja, ja, Sie haben mal gesagt, dass auch das Blödeste hat er immer zugestimmt. Ja, er ist ein ganz netter, konstruktiver Mensch gewesen. Ja. Drei Interviewausschnitte von einem Interview, Radio-Interview, glaube ich, vor 3-4 Jahren geführt mit Carola Baukholt, wo sie so ein bisschen über ihre Geschichte erzählt, wie sie dazu kam, praktisch zu komponieren. Also sie war dann an der Kölner Musikhochschule im Fach Neues Musiktheater im Rahmen einer unakademisch geleiteten Klasse, wo eben Mauricio Kagel, der Komponist, der ich hoffe vielen bekannt ist, die Klasse geleitet hat. Und in einem anderen Interview mit Felix Kloppertek berichtet sie auch noch ein bisschen dazu genauer. Ich zitiere mal: Wir haben produziert und geredet. Individuellen Unterricht mit Leistungsnachweisen gab es nicht. Wir haben nichts gelernt, in Anführungszeichen. Das war befreiend. Heute ist die Auslese unter Kompositionsstudenten äußerst streng. Die Gehörbildung muss perfekt sein, das Analysewissen muss perfekt sein. In ganz Deutschland gibt es keinen Raum mehr für Leute, die nicht diesem Raster entsprechen und gerade deswegen etwas zu sagen haben. Am Ende reproduziert sich nur das akademische System selbst. Wäre ich 10, 15 Jahre jünger gewesen, ich wäre niemals Komponistin geworden, ich wäre nie in den Betrieb gekommen. Soweit das Zitat aus dem Gespräch mit Felix Kloppertek. Nachzulesen ist das auch zum Beispiel auch mit dem Link zu dem ganzen Interview, aus dem ich gerade zitiert habe, auf der Seite Musik und Gender im Internet. Da ist ein längerer, sehr guter Artikel von Thorsten Möller. Oder einfacher ist der Link zu finden über die Webseite der Klingding-Sendung www.hierunda mit einem R und zusammengeschrieben und einem D hierunda.de/klingding.html. Von dem selben Ensemble, von dem wir gerade Treibstoff hörten, das nächste Stück, und zwar die jetzt Laufwerk von dem Ensemble Cicada. Und das ist eine neuere Komposition von 2011 für Ensemble und Zuspielung von Carola Baukholt. Thank you.

Ja, das war das Stück Laufwerk von Carola Baukolt und es folgt gleich ein noch anderes Stück von ihr in ungefähr aus derselben Zeit von 2012, 2013, das Stück En Sog für Ensemble und Samples mit Flöte, Klarinette, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Percussion, Piano und es ist also ein Stück für Ensemble und Samples, also sind wieder Zuspielungen dabei. Was schon erkennbar ist, ist, dass bei Carola Baukolt die Geräusche, die aus dem Alltag auch vertraut sind, Eingang finden in das musikalische, zu dem musikalischen Material, also sie praktisch beschäftigen. Und das können wir jetzt auch gleich beim nächsten Stück hören. Sog, wieder von dem Ensemble Cicada gespielt. Diesmal ein bisschen noch längeres Stück, 18 Minuten von Carola Baukolt in der Klingding-Sendung heute am 19. Februar. Thank you. ist doch kein Problem. Kein Problem. soll ich nicht. Sog von der CD Ich muss mit dir reden, mit Stücken von Carola Baukol, 2015 erschienen, eingespielt vom Ensemble Cicada. Und in einem neueren Interview spricht Carola Baukol über Prozesse während der Arbeit an dem Stück Sog. Ich zitiere aus Musiktexte 147 vom November 2015. Ich zitiere: Ja, da interessierte ich mich für tiefe, wiederkehrende Klänge, Kontrabassklarinette, Gong, tiefe Klaviersaiten. Ich wollte diese Tiefe immer wieder hören. Beim Schreiben fragte ich mich dann, was passiert, wenn die Musiker die Stimme benutzen und beispielsweise summen. Das war mir aber nicht spannend genug. Dann dachte ich an den Ausdruck »kein Problem«. Das wird ja auch immer ein bisschen gebrummelt, es ist aber gleichzeitig etwas, das sehr viel aussagt. Wenn man sagt, ist doch kein Problem, dann heißt das meist, dass da sehr wohl ein Problem ist. Eigentlich wollte ich nur so etwas wie dieses Brummen haben, das den Klang mehr lebewesenartig macht. Es war ursprünglich eine reine Timbrefrage. Und nun hatte ich mit jedem Gongschlag dieses ist doch kein Problem in der Partitur stehen, obwohl ich es wirklich nur in diesem Klang verstecken wollte, um ihm mehr innere Lebendigkeit zu geben. Bei den Proben hat sich dann herausgestellt, dass diese Gestik doch sehr viel interessanter ist, als ich geglaubt hatte. Soweit das Zitat über ihre Arbeit, über Prozesse während der Arbeit, während der Komposition an dem Stück Sog. Und hier nochmal ein Interviewausschnitt von dem Radio 4 Eigentit von vor 4 Jahren, wo sie darüber spricht, was sie bewegt, was sie interessiert, wie sie daran arbeitet. Genau das will ich wissen. Aha, okay. Also wenn ich jetzt das bewege, sie nicht. Wegen der Rückkopplung. Das ist ja auch individuell. Ein Mensch wird von diesen Klängen bewegt und ein anderer reagiert auf andere Klänge. Und das frage ich mich immer, warum jetzt zum Beispiel die Schlittenhunde im Original, die haben wir jetzt nicht gehört, wir haben ja nur die Stimmen gehört, warum fasziniert das? Und eigentlich ist meine Beschäftigung mit diesem Klang motiviert zu wissen, warum mich das bewegt. Sind es die Tonhöhen, ist es der Rhythmus, ist es die Farbe? Hat das vielleicht irgendeine Expression? Und deswegen fasse ich diese Klänge an und transkribiere sie und mache sie für Cello oder für Stimmen. Also ich transformiere sie für Instrumente, weil ich es auch immer total spannend finde, die Musiker selber, also die, die Ausführung machen. Genau. Also was dazwischen passiert, wenn Musiker Musik machen, das fasziniert mich auch immer. Ja, soweit ein Zitat aus dem Radiointerview. Und sie hat das Stück Instinkt vorher gerade angesprochen in dem Interview. Da kommen wir später dazu. Es gab dann so eine Reihung von Stücken in ihrer Arbeit, wo Instinkt dazugehört, Zugvögel, Lichtung und vielleicht noch einige andere. Und da fällt auf, dass sie sich eigentlich sehr konkret oder sehr nahe an akustischen, also an Alltagsgeräuschen, an Klängen aus der Umwelt beschäftigt. Also jetzt folgt gleich das Stück Zugvögel und es ist schon frappierend, wie nahe sie da praktisch an den Klängen ist, der entsteht, wenn Zugvögel über einen wegfliegen oder sich ja in verschiedenen Konstellationen bewegen im Raum, in der Nähe. Oder wer das schon mal gehört hat, kann das dann gleich vielleicht nachvollziehen. Ich spiele das erstmal ein und später dann mehr Text dazu. Thank you. Thank you.